Das freie Senderkombinat mit den Sunday Service. Hier geht's natürlich wie immer weiter mit den Konzerttipps für Hamburg. Was läuft die kommende Woche? Eben gerade gab's zu hören James Vincent McMorrow. Der Songwriter aus Irland kommt er, glaube ich. Er hat vor kurzem mit Post Tropical sein zweites Album veröffentlicht und tritt auf am Dienstag, den 7.10. auf Kampnagel. Am Mittwoch, den 8. Oktober, sind dann First Aid Kit aus Schweden zu Gast. Die beiden Schwestern gastieren im Mojo Club. Und hier kommt ihr Track Shattered and Hollow. I am in love and I am lost, but I'd rather be broken than empty. Oh, I'd rather be shattered than hollow. Oh, I'd rather be by your side. Now I can't believe that it's been 5 years since we both stood here, looking out at this city with minds so bold and thoughts so clear. We said we are gonna get out of here. We said we are gonna get out of. From all the fears, follow what we once held dear. When will we get out of here? Now I am tired but resolute that I'd rather be striving than settle. And Hollow, das war ein Track von First Aid Kit. Ihr könnt die beiden Schwestern aus Schweden im Mojo Club erleben, und zwar am Mittwoch, den 8. Oktober. Am gleichen Tag spielt Glenn Branker mit seinem Ensemble auf Kampnagel, der Noise-Vater in Hamburg, zu Gast. Ich habe leider nichts von ihm für euch dabei. Stattdessen ein Tipp für den kleinen Donner. Da spielen Rune Royal, die wir hier hören, mit ihrem Track Shouldn't Have Closed My Eyes. Here with my head hung out the window, I see what I left behind. I would if I could turn back the sunrise and give it another try. It was a simple reaction. I shouldn't have closed my eyes. Oh, I shouldn't have closed my eyes. My eyes. I shouldn't have closed my eyes. I shouldn't have closed my eyes. Close my eyes. Caught like a deer wrapped up in car light. I missed out on what was mine. And with a fear that gripped me so tight, I let it fall out of sight. It was a pitiful reaction. I shouldn't have closed my eyes. Oh, I shouldn't have closed my eyes. I shouldn't have closed my eyes. I shouldn't have closed my eyes. I shouldn't have closed my eyes. shouldn't have closed my eyes. Das waren Rue Royal oder Rue Royal, wie man sie genannt werden möchten. Die Band spielt im kleinen Donner und zwar am Mittwoch, den 8. Oktober. Dann kommen wir zu Donnerstag. Da spielt Louis Watson im Indra. Der hat vor kurzem mit The Morning eine Platte veröffentlicht, von der wir hier den Track hören, Into the Wild. Take my hand and let go. I just want you to know you're the only one that pulls me in. You changed everything. Like one small shaft of light flooding into my eyes. I will never see things just the same. Seem so significant, and at the drop of a hat, I could leave almost everything that I've ever known. So here we go. Step out into the wild. There's a beautiful storm in your eyes. We're perfectly intertwined. It's quite all. You could be my way of life. Sea salt sits on your lips. Birds fall earthward from cliffs. Thought I couldn't do this, but I'm fine, 'cause you're by my side. And it doesn't seem so significant, and at the drop of a hat, my whole world's getting different. So here we go, off the road. Step out into the wild. There's a beautiful storm in your eyes. We're perfectly intertwined. It's quite all. Das war also Louis Watson mit seinem Track Into the Wild. So wild war es eigentlich gar nicht. Ihr könnt ihn live erleben. Indra, da spielt er am Donnerstag, den 9. Oktober. Am Donnerstag findet auch statt unser Konzerttipp der Woche, und zwar in der Astra-Stube. Dort spielen The Gentle Lurch, eine Band aus Dresden, die vor kurzem mit The Working Man's Lurch eine schöne Platte veröffentlicht haben, die wir hier hören mit ihrem Track The Darkest Grove of Pines. there's anything to say. But we don't mind, we keep silent for the night. Let's move a little round the room. Over there is the broom I used to sweep up the shards. Struggling as we were, trying to make full point of departure. In a place near the end. The end of my tether. And I admit that I did a piss poor job putting them back together, but always did, always will. This is what we do. We shit and we gather, nothing else went wrong. The boat stayed afloat, nothing else broke. Now here's this song. Das waren die großartigen The Gentle Lurch mit ihrem Track The Darkest Grove of Pines. Der Prophet zählt ja nicht zum eigenen Lande. An diesem Sprichwort ist schon so einiges dran. Würden The Gentle Lurch aus Louisville, Kentucky oder Brooklyn, New York kommen, dann hätten sie einen gepflegten Hipster- und Nerd-Status und wären mit ihrer Version von schräger und düsterer Folkmusik wahrscheinlich eine ganz, ganz große Nummer. The Gentle Lurch kommen allerdings aus Dresden und dürften trotz der Veröffentlichung einiger guter Alben immer noch als Geheimtipp durchgehen. Dabei klingt deren Sänger Lars Hiller bei einigen Tracks auf dem neuesten Album Working Man's Lurch durchaus gefühlvoller und authentischer als Bill Oldham alias Bonnie Prince Billy. Dann auch manchmal, wie bei dem Track gerade eben, an Stuart Staples von den Tindersticks. Also tolle Band und hoffentlich auch ein tolles Konzert. The Gentle Lurch spielen am Donnerstag, den 9. Oktober in der Astra-Stube. Das ist hier Konzerttipp der Woche. Und noch ein Track hinterher, The Gentle Lurch zu hören mit ihrem Song Our Bodies Become the Ground. Large gate in the dark shades. There lives a girl I used to know. The only one that was my age. She would date only boys from the neighboring villages. And And she's done with school now, and she's found work, I'm told, in a factory for frozen vegetables. And I'm leaning up against the gate, peering down the ink black road. The moon shacks somewhere to the sight. The boys are coming through this time of night. It seems they're asking me, how do you please? And thinking of the suitcase beneath my bed and the few things I need. I'm telling them that I'm always good to go. Then I'm padding with a load down in my throat. But where'd you trip from here? Don't bother getting off on the way things are. Or could it be living their life the way they can taste and smell it? Grateful for the things it brings, not asking where they come from. Our buddies become the ground for the animals to walk on. The turf ducked down deep into the dirt for a place to keep the beer cold. Supply, preserve. Well, the plan was simple and the hopes were high. But then it was immediately seized by the spider and no one went down there ever again. I want to drive the last car with no headlights. Less visible than anybody else. But if all the lights soon I'll fizzle out to the moonlight, navigating only by the street signs. And at some point the missile is the only thing in sight. Other day, I walk down to the lake, settle among the reeds, watching their calms teeter and bow, wondering how they casual knots. But is the wind these days just weigh a ton? Well, our buddies become the ground for the animals to walk on. Buddies Become the Ground, das war ein Track von The Gentle Lurch, die tolle Band aus Dresden spielt in der Astra-Stube und zwar am Donnerstag, den 9. Oktober. Das ist hier Konzerttipp der Woche beim Sunday Service. Weiter geht's am Donnerstag mit Thea Hjelmilland, die kommt aus Norwegen, spielt im Nachtasyl und ist hier zu hören mit ihrem Track Feathery. Thank you. skin, patterns from within, pearls and stones, rocks my soul. Feathery skin, but branches break, I'm too heavy, mistaking myself for a bird. Thea Jelmiller mit Feathery. Ihr könnt die Dame live erleben im Nachtasyl am Donnerstag, den 9.10. Musik aus Norwegen. FM Belfast sind ebenfalls zu Gast und spielen am Donnerstag im Übel und Gefährlich. Hier kommt die Band mit ihrem Track Ears. Step out, I don't wanna step out. Sharing the sun into my ears. Das waren FM Belfast mit ihrem Track Ears vom letzten Album Brighter Days. Das ist im Frühjahr erschienen und ihr könnt die Band live erleben. FM Belfast spielen am Donnerstag, den 9. Oktober im Übel und Gefährlich. Am gleichen Ort einen Tag später. Am Freitag sind Bonaparte zu Gast. Hier kommen sie mit Sorry, We're Open. Sorry, we're open. Das war ein Bonaparte mit Sorry We're Open. Die Band hat in alten Zeiten auch schon mal besser geklungen. Ihr könnt sie live erleben, live immer noch sicherlich sehr, sehr sehens- und hörenswert. Am Freitag, den 10. Oktober im Übel und Gefährlich. Ebenfalls am Freitag ist Schlammpeiziger zu Gast im Nachtasyl. Da verbirgt sich der altehrwürdige Kölner Elektromusiker Joe Zimmermann hier mit einem etwas älteren Track. Solide Ortsbestimmung. We'll be right back. kürze hier mal ab, weil vor allen Dingen diese Woche noch sehr, sehr viel mehr Konzerte anzukündigen sind. Also Schlammheiziger war das gerade, zu erleben am Freitag, den 10.10. im Nachtasyl. Und dann am Samstag, einen Tag später an der Fabrik, sind zu Gast die Kaiser Chiefs von ihrem letzten Album Education, Education, Education and War. Kommen hier die Lads mit ihrem Track My Life. Live, ein Track von den Kaiser Chiefs. Auch hier gehe ich mal raus, weil sich da nicht mehr so viel tut in den nächsten 3 Minuten bei diesem Song. Die Band war auch mal erfolgreicher und hat auch mal in größeren Hallen gespielt, aber ich glaube immer noch für einen Besuch gut, vor allen Dingen, wenn sie ältere Songs spielen. Die Kaiser Chiefs könnt ihr live erleben am Samstag, den 11. Oktober in der Fabrik. Und ebenfalls am Samstag ist Caribou zu Gast in Hamburg. Caribou, das ist ja Dan Snaith, kommt eigentlich aus Kanada, aber wohnt seit einiger Zeit, glaube ich, in Berlin und hat gerade letzte Woche mit Our Love seine neue Platte veröffentlicht. Und sie kann nicht ganz das halten, was der Vorgänger Swim sozusagen musikalisch gebracht hat, aber vielleicht gibt es ja da ein paar ältere Songs. Komisch ist die Location, Große Freiheit 36, eher so ein Rockschuppen. Für jemand, der elektronische Musik macht, muss das sein, wie ja am ganz falschen Ort wieder aufzuwachen, morgens nach der ganz, ganz durchzechten Nacht. Keine Ahnung, hier kommt Caribou mit seinem Track Silver. Also Caribou hier mit dem Track Silver vom neuesten Album Our Love. Caribou alias Dan Snaith könnt ihr live erleben am Samstag, den 11. Oktober in der Großen Freiheit 36. Am Sonntag dann sind The Antlers aus New York, eine Band zu Gast im Knust. Hier kommen sie mit Intruders. Thank you. Intruders, ein Track von The Antlers. Die Band spielt live am Sonntag, den 12. Oktober im Knust. Und ebenfalls am Sonntag sind Death from Above 1979 im Hafenklang. Das Konzert ist ausverkauft, schon seit Wochen. Dann feiert am Sonntag ab 16 Uhr, 15 Jahre Geburtstag, die Astra-Stube mit vielen kleinen Bands wie Porsche, Tintin, Patron oder auch Tonfang. Und Alan Oehje ist zu Gast auf Kampnagel. Alan Oehje mit seinem neues Album Ligao im Gepäck. Hier kommt sein Track Fence Me In. Thank you. Why do we always have to choose which one to love? Why was the love I only gave never enough? Jealousy is killing all the fun, bubbling over for wanting to love someone. Kennt ihr alle von den Kings of Convenience oder auch von den Whitest Boy Alive. Der macht jetzt Solo-Musik und da eher so Schmuse-Pop auf dem neuesten Album Legao. Fans Me In, der Track gerade eben. Erland Uye spielt live auf Kampnagel nächsten Sonntag. Das ist der 12. Oktober. Dann zusammen mit seiner Band The Rainbows. Letzter Konzerttipp für nächsten Montag, den 13. Oktober. The Das, ein Projekt aus Berlin, spielt im Mojo Club von ihrem aktuellen Album Freezer, das Debütalbum dieser Band, hier ihr Track Receiver.